Genesis 22. And starting with verse 1. Wir beginnen mit dem Vers 1. This is the offering up of Isaac. Und das ist der Opfergang Abrahams mit dem Isaak. This is the greatest test that Abraham ever faced. Das ist die größte Herausforderung, die Abraham jemals gegenüberstand. And one of the most wonderful stories in the Bible. Und sicherlich eine der ergreifendsten Geschichten im Alten Testament. Let's start with verse 1. Mit Vers 1. And it came about after these things that God tested Abraham. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. And said to him, Abraham. Und er sprach, and he said, here I am. Sprach zu ihm Abraham und er sagte, hier bin ich. And he said, take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moriah und opfere ihn dort als Brandopfer auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. God tested Abraham. Gott hat Abraham einen Test gemacht. God will test every one of us. Und Gott wird jeden einzelnen von uns testen. Every single one. Jeden einzelnen hier. The reason for the test. Die Begründung für den Test ist, to promote his kingdom. Um sein Königreich vorwärts zu bringen. If you look at verse 17. Vers 17. Because he passed the test. Weil er diesen Test bestanden hat. Indeed, I will greatly bless you. Darum werde ich dich reichlich segnen. And I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens. Und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. And as the sand which is on the seashore. Und wie der Sand am Ufer des Meeres. And your seed shall possess the gate of their enemies. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor der Feinde in Besitz nehmen. And in your seed all the nations of the earth shall be blessed. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Because dafür, you have obeyed my voice. Dass du meiner Stimme gehorcht hast. God tests us. Gott testet uns. But er prüft uns. The test, the severity of the test, aber die Stärke der Prüfung cannot be compared to the fruit that God intends to bring out of it. Kann sich nicht vergleichen mit der Frucht, die sich aus dieser Prüfung ergeben wird. And we can say that the severity of the test. Und wir können noch weiter sagen, dass die Schweregrad der Prüfung will reveal the amount of fruit that God wants to bring. Den Grad der Frucht offenbart, die kommen wird. Right? So the more severe the test, das heißt, je stärker die Prüfung, the greater the work that God wants to do. Desto schwerer wird das Werk, also der Segen, der vorbehalten wird. God tested Abraham. Also Gott hat den Abraham geprüft. Because you obeyed my voice, weil du meiner Stimme gehorcht hast, all the nations of the earth shall be blessed. Werden alle Nationen der Welt gesegnet werden. And in that seed, und in diesem Samen, was Christ. War Christus drin. He was the seed. Er war der Samen. And Jesus is the one speaking to Abraham. Und Jesus ist der, der zu Abraham spricht. He's the angel of the Lord here. Es ist der Engel des Herrn hier. And then he says, und dann sagt er, because you obeyed me. Weil du mir gehorcht hast. And it's interesting that he speaks to him. Und es ist interessant, dass er zu ihm spricht. In verse 12 he said, you did not hold your only son from me. Und in Vers 12, du hast deinen einzigen Sohn nicht vorbehalten. And Jesus is speaking to Abraham. Und Jesus spricht zu Abraham. About himself. Über sich selbst. That will happen some 2000 years later. Und das wird etwa 2000 Jahre später passieren. When Christ will come and be incarnate. Wenn Christus eben Fleisch wird. And become a man. Und ein Mensch wird. Testing from God. Er hat eine Prüfung, die von Gott kommt. This test was so severe. Und diese Prüfung war so schwer. We cannot relate to it because we know the outcome. Wir können uns darauf nicht beziehen, weil wir schon das Ende wissen. No one had ever been, I believe, resurrected from the dead. Ich glaube, bis dahin ist sicherlich niemand von den Toten auferstanden. If you look down at verse 5, und wenn du den Vers 5 anschaust, this was Abraham's conviction. War das die Überzeugung Abrahams. And Abraham said to the young men, da sagte Abraham zu seinen Knechten, stay here with the donkey. Bleibt ihr hier mit dem Esel. And I and the lad will go yonder. Und ich und der Junge wollen dorthin gehen. Now watch this. Und jetzt hört genau zu. He says, and we will worship and return to you. Und wir werden anbeten und zu euch zurückkehren. In Hebrews 11:19, und im Hebräerbrief 11:19 steht, the writer says this, schreibt der Schreiber, that Abraham considered that God is able to raise the dead. Dass Abraham überzeugt davon war, dass er den Isaak von den Toten auferwecken kann. That was a revelation that had not been revealed. Das war eine Offenbarung, die noch nicht offenbar geworden war. Who'd ever been raised from the dead? Wer ist schon jemals von den Toten wiedergekommen? Last week we talked about God's thoughts and ways are infinitely higher than ours. Letzte Woche haben wir besprochen, dass die Gedanken und Wege Gottes weitaus höher sind als die unseren. And he's teaching us his ways. Und er lehrt uns seine Wege. 1 Corinthians 2:15. Im 1. Korinther 2:15. We have the mind of Christ. Haben wir den Verstand Christi? 1 Corinthians 2:7 through 9. Und im 1. Korinther 2:9-17 talks about how it has not entered the mind of a person. Es hat nicht den Verstand einer Person betreten. The things that God has prepared. Die Dinge, die Gott vorbereitet hat. So this is the God that's testing us. Also das ist der Gott, der uns prüft. Now the nature of a test is such. Die Natur einer Prüfung ist folgende. One scholar said this. Ein Schriftgelehrter hat gesagt. For it to be a real test. Damit diese Prüfung eine wahrhaftige Prüfung ist, it had to defy logic. Musste es der Logik widersprechen. You understand that? Versteht man das? For it to be a real test, it must defy logic. Um es eine richtige Prüfung werden zu lassen, muss diese Prüfung der Logik widersprechen. Now God had promised Abraham, Gott hat Abraham versprochen, through Isaac, durch Isaak will come the blessing. Wird der Segen kommen. He promised him. Das hat er ihm versprochen. Now he says, jetzt sagt er zu ihm, offer him up. Gib ihn her. Conflict. Ein Konflikt. This makes no sense. Das macht absolut keinen Sinn. Wait a minute. Warte mal. God promised me this. Gott hat mir eine Verheißung gemacht. If I offer him up, wenn ich ihn jetzt opfere, promise can't be fulfilled. Dann kann diese Verheißung nicht erfüllt werden. I'm confused. Ich bin verwirrt. No, he was not confused. Abraham war nicht verwirrt. Because Abraham knew something that we desperately need to know. Weil Abraham wusste etwas, wo wir große Not haben, auch zu wissen. That when God tests us, dass wenn Gott uns prüft, he defies logic. Dann widerspricht er unserer Logik. And when he defies logic, und wenn er unserer Logik widerspricht, we have one of two choices. Haben wir eine von zwei Möglichkeiten. Wir können uns nach unten bewegen oder nach oben bewegen. And we must move upward. Und wir müssen unseren Blick nach oben richten. Psalm 61, verse 2, im Psalm 61:2. David cried out, rief David, Lord, lead me to the rock that is higher than I. Herr, führe mich zu dem Felsen, der größer ist als ich. Lead me to a perspective that is higher than I. Führe mich zu einem Ausblick, der größer ist als ich. Lead me to a thought that is higher than I. Einem Gedanken, der auch über mir liegt. In Hebrews 11:19 it says Abraham considered. In Hebräer 11:7 steht Abraham bedachte. And it's so interesting, the Greek word, und das griechische Wort dafür, is logizomai. Das heißt logizomai. Where we get logic from. Und das ist die Wurzel des Wortes Logik. The situation was beyond logic. Diese Situation war jenseits jeder Logik. And yet Abraham in faith. Und doch hat Abraham im Glauben. Looking at the nature of God. Indem er die Natur Gottes anschaut. Searching for divine logic. Hat sich um eine göttliche Logik erkundigt. And this is fine. Und das ist okay. He moved upward. Er hat sich mit Gott nach oben bewegt. Many of us move downward. Oftmals bewegen wir uns nach unten. We begin to accuse God. Und wir beginnen Gott anzuschuldigen. How could this happen? Wie kann das passieren? I thought God said. Ich dachte, Gott sagt. But the Bible says, doesn't it? Aber die Bibel sagt doch, oder sagt sie nicht? And we move downward. Und wir bewegen uns nach unten. In Isaiah 59:1. Und in Jesaja 59:1. And verse 2. Und Vers 2. Suddenly iniquity is found in our heart. Plötzlich wird Schuld in unserem Herzen gefunden. Iniquity, what's the word for iniquity? Boshaftigkeit in unseren Herzen iniquity gefunden. Iniquity toward the nature of God. Eine Boshaftigkeit gegenüber der Natur we Gottes. We have stepped down. Und wir steigen hinunter. We begin to accuse. Und wir beginnen anzuschuldigen. Abraham immediately moved up. Abraham im Gegenteil hat sich nach oben bewegt. He began to calculate in his mind. Und hat begonnen in seinem Verstand nachzudenken. God promised me. Gott hat mir verheißen, that through Isaac the blessing would come. Dass durch den Isaac der Segen kommt. Now he commands me, jetzt sagt er mir, to offer him up, ihn zu opfern, as a burnt offering. Als ein Brandopfer. We're not just saying, stab him through the heart, nicht einfach durchs Herz erstechen, or slice or cut his jugular vein, oder seine Vena jugularis durchtrennen. He's saying, sacrifice him. Er sagt, opfere ihn. Like you would a lamb. Wie ein Lamm. And then put him on the altar and burn him. Und dann auf den Altar legen und verbrennen. Wow. But Abraham, aber Abraham, the father of faith, der Vater des Glaubens, began to calculate, hat nachgedacht, on higher ground. Auf höherer Ebene. And he thought to himself, und er hat nachgedacht, aha. Blessings coming through Isaac. Der Segen kommt vom Isaac. Now I got to offer up Isaac. Jetzt muss ich den Isaac opfern. God's not a liar. Gott ist nicht ein Lügner. He can do everything. Er kann alles tun. I got it. Ich verstehe. I got it. Ich hab's. He's gonna have to raise him from the dead. Er wird ihn von den Toten auferwecken müssen. Could you imagine if he said that to a neighbor or somebody? Stell dir vor, er geht zum Nachbarn und erzählt ihm diese Geschichte. What? Was? Are you crazy, Abraham? Bist du verrückt, Abraham? No, I'm not. Nein, nein, ich sage God dir. Can do all things. Gott kann alles tun. But Abraham, you're gonna burn him. He's gonna be a vapor, smoke aber in the air. Abraham, du verbrennst ihn ja. Es ist nichts mehr da von ihm. I mean, okay, God can raise a dead person from the dead, but vapors? Ja, Gott kann vielleicht eine tote Person wieder auferwecken, aber Dämpfe? Come on. Bitte. No. Nein, nein. Abraham got a revelation. Abraham hatte eine Offenbarung. The non-logic of the situation. Die Nichtlogik in dieser Situation. Forced him to think higher. Hat ihn gezwungen, seinen Blick nach oben zu richten. This is what we need to do. Und das müssen auch wir tun. Because situations will confront us. Weil in unserem Leben werden Situationen kommen. Think of Joseph in Egypt. Denk über Josef in Ägypten. Think of Jacob. Oder Jakob. He had 12 sons. Er hatte 12 Söhne. The one son is suddenly dead. Und der eine Sohn ist plötzlich tot. He sees the blood. Er sieht das Blut. On the multicolored cloak. Auf diesem vielfärbigen Gewand. He sees the blood. Er sieht das Blut. The brothers all testify. Und die Brüder legen ein Zeugnis ab. Dad. Vater. Joseph is dead. Josef ist tot. Killed by an animal. Ermordet durch ein Tier. Maybe a wolf or a Wolf, lion. Löwe. We found his cloak. Wir haben hier sein Gewand gefunden. We're sorry, Dad. Tut uns leid. Imagine the conflict in the mind of Jacob. Stell dir vor den Konflikt im Verstand von Jakob. No logic to the situation. Es gibt in dieser Situation absolut keine Logik dahinter. God gave me 12 sons. Gott hat mir 12 Söhne geschenkt. Why would he do this? Warum würde er dann diesen nehmen? For one reason. Aus diesem Grund. To bring about an incredible blessing. Um einen unglaublichen Segen zu bringen. The more severe, desto stärker the test, die Prüfung, the less logic it makes, desto weniger Logik sie gibt, the greater the blessing will be, desto größer wird der Segen sein, der nachfolgt. This is what we see. Das sehen wir. 22 years later. 22 Jahre später. I'm 44. Ich bin jetzt 44 Jahre alt. That means I would be 66 years old. Ich werde also 66 Jahre sein. Could you imagine someone says to me, Pastor Rob, we have bad news. Pastor Rob, ich habe hier schlechte Nachrichten, sagt jemand. Your wife has died in a car accident. Deine Frau ist gestorben in einem Autounfall. You're kidding me. Du machst Scherze. No, when she went to America, she died. Sie ist einfach gestorben. Sie ist and then 22 years later, I find out she's alive. Und nach 22 Jahren finde ich heraus, dass sie lebt. Can we even fathom this? Können wir uns das überhaupt vorstellen? Joseph is alive. Da Josef lebt. And Jacob did not believe it. Und Jakob glaubte es nicht. He went there. Er ging hin. They saw each other. Sie sahen sich. And it says und es sagt in Genesis 46 im ersten Buch Mose 46 Vers 29 that they hugged, dass sie einander umarmt and they haben hugged, und nicht aufgehört and haben. Joseph wept on his neck und and Josef wept weinte and wept seinen Hals voll. A long time. Eine lange Zeit. That's a picture of what's going to happen when we get to heaven. Das ist ein Bild dessen, was passieren wird im Himmel. When we see Doru, wenn wir den Doro sehen, we are going to hug that guy and we're going to weep. Werden wir ihn umarmen und weinen. When we see Mr. Palm, oder Mr. Palm, when we see Karen, oder Karin, or Frau Lilly, oder die Frau Lilly, we are going to embrace them. Werden wir diese umarmen. And we are going to weep and weep and weep and weep. Und werden weinen unaufhörlich. For a long time. Für lange Zeit. Now I want to read something I received last night. Letzten Abend habe ich ein E-Mail bekommen. This is from St. Petersburg. Das ist ein E-Mail aus St. Petersburg. I was just there in the summertime. Ich war im Sommer dort auf Besuch. It is now 2:30 a.m. Sunday morning. Es ist jetzt 2:30 in der Früh Sonntagmorgen. We are asking prayer from our friends worldwide. Und wir bitten um Gebet von Freunden in der ganzen Welt. Immediately after church service tonight, Saturday. Heute nach dem Gottesdienstabend am Samstag. Our folks were leaving for the metro. Sind unsere Leute für die U-Bahn weggegangen? A car straight off the road. Ist ein Auto eben von der Bahn abgekommen? And hit two of our young pastors and our church secretary. Und hat unsere Sekretärin von der Gemeinde und zwei junge Pastoren erwischt. This happened last night. Das ist gestern am Abend passiert. Olga, our precious secretary, unsere wertvolle Sekretärin, was pinned under the car. War unter dem Auto festgefahren. A number of our people. Und eine Anzahl anderer with Freunde help, mit Gottes Hilfe up the car, haben das Auto aufgehoben. Enough for me and Natasha, genug für mich und Natasha. Pastor Alice speaking, to das ist pull her out. Pastor Alice, der spricht, um uns rauszuziehen. Olga was severely broken, die Olga war an mehreren Stellen gebrochen and shortly afterwards pronounced dead. Und wurde kurz später als tot herausgestellt. They did CPR for 1 hour. Für eine Stunde haben sie Wiederbelebungsversuche gemacht. Ambulance came. Keine Ambulanz ist for gekommen. The first hour. Für die erste Stunde. Her husband Andre, ihr Mann Andre, has damaged liver, hat Leberzerreißung, has a ruptured kidney, eine zerrissene bleeding in the lower lungs, Niere und eine blutende Lunge. Major organ trauma. Und ein großes Organschaden. 50-50 chance of living. Und er hat nur 50% zu überleben. We want to pray for them. Und wir wollen für sie beten. Maybe right now. Vielleicht gerade jetzt. And just ask the Lord to cover them. Und den Herrn bitten, sie zu bewahren. Let's pray. Lass uns kurz beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we think of our church in St. Petersburg. Wir denken über unsere Gemeinde in St. Petersburg. What a tragedy. Was für eine Tragödie. What an unbelievable loss. Was für ein unglaublicher Verlust. We want to pray for them right now. Und wir wollen für sie jetzt beten. They will be weeping for weeks, weil die werden für Wochen weinen. For months, Monate. For years to come. Und Jahre, die kommen. Father, we pray. Und wir beten. We ask you, und bitten dich, bitte. Cover every single one of them. Bewahre jeden Einzelnen, der da involviert the ist. Family of Olga. Die Familie Olgas. Father, we pray for Andre. Und den Andre. As he lies in the hospital. Während er im Spital liegt. Father, that you would be right there. Dass du bei ihm bist. And touch his body. Und seinen Leib berührst. We pray in Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen. I cannot even imagine. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, what it would be like, wie es sein würde, if this happened to say Beata and Mike. Zum Beispiel den Beata und der Mike. I cannot even imagine. Ich kann mir das nicht vorstellen. These are the kind of circumstances that are beyond logic. Das sind Umstände, die jenseits jeder Logik liegen. If you stay on your natural level, wenn du auf deiner natürlichen Ebene bleibst, even your level of understanding the Bible, selbst dein Verständnis biblischer Wahrheit, you will go into despair. Wirst du verzweifelt werden. But that's not where God wants us to be. Aber das ist nicht, was Gott will. God wants us to go into higher ground. Er will, dass wir eine höhere Ebene besteigen. This is a severe situation. Das ist sicherlich eine ernste Situation. Was God there? War Gott da? I can guarantee a few things. Ich kann sicherlich ein paar Dinge garantieren. God was fully conscious that it would happen. Gott war sich voll bewusst, dass diese Dinge passieren. The angels did not come to God later and report to him something that he did not know. Die Engel Gottes sind nicht gekommen und haben ihm etwas berichtet, was er nicht schon wusste. I can guarantee also that the angels were waiting. Ich kann auch garantieren, dass dort Engel warteten. Why God would allow this? Warum das Gott erlaubt? There's no logic to it. Es gibt keine Logik dahinter. Unless we can move to some higher ground. Wenn wir uns nicht auf eine höhere Ebene bewegen. And we can guess. Wir können erahnen. We can pray. Wir können beten. We can consider like Abraham on a higher level. Und wir können uns den Abraham auf dieser Ebene vorstellen. And that's okay as long as we move higher. Und das ist in Ordnung, solange wir den Blick nach oben richten. We know one thing, that God always uses tragedy. Wir wissen eines, dass Gott eine Tragödie benutzt. To bring about a blessing that far exceeds the tragedy. Um eben einen Segen zu bringen, der jenseits der Tragödie liegt. The tragedy of the cross. Die Tragödie des Kreuzes Christi. When we see this in heaven somehow on an eternal video, I don't know. Wenn wir das im Himmel vielleicht jemals sehen könnten auf einem ewigen Video. We would be shocked. Würden wir schockiert sein. How traumatic this crisis was in Jerusalem 2000 years ago. Dramatisch diese Krise sich zuspitzte vor 2000 Jahren in Jerusalem. Und es wäre jenseits der Kapazität jedes einzelnen Jüngers gewesen. Obwohl es immer wieder vorhergesagt wurde. Beyond logic. Jenseits der Logik. Even when Mary Magdalene would say he's risen. Selbst als Mary Magdalena sagte, er ist auferstanden. Just like he said. So wie er gesagt and hat. And he's going ahead of you to Galilee, he'll meet you there. Und er geht vor nach Galiläa und trifft euch dort. They looked at her like. Und sie haben sie angesehen und gesagt. What have you been drinking? Was hast du getrunken, Frau? Are you crazy? Bist du verrückt? What are you nuts? Bist du verrückt? They looked at her like they were in total unbelief. Sie waren in völligem Unverständnis. The situation had they snapped. Sie sind einfach sie konnten nicht mehr mit. No logic to it at all. Es war darin gar keine Logik. And yet, und doch, if we wait, wenn wir warten, maybe sometimes 22 years. Manchmal vielleicht 22 Jahre. Like Jacob had to wait. So wie es mit dem Jakob war. Maybe like it says in Hebrews 11:40. Vielleicht so wie in Hebräer 7:40. That they did not receive what was promised. Dass sie nicht empfangen haben, was verheißen in war. This life, in diesem Leben. Because God had something better. Weil Gott etwas Besseres vorhatte. Maybe in eternity. Vielleicht in der Ewigkeit. One thing we can be sure. Aber eines können wir sicher wissen. In the circumstances that we enter into. In die Umstände, in die wir eintreten, that are beyond our logic, die jenseits unserer Logik liegen, God is at work. Ist Gott an der Arbeit. Some of the things I can try to reckon, manche Dinge kann ich versuchen zu erkennen, that God wants to do a mighty work there and wants to draw an amazing amount of prayer that way. Dass Gott vielleicht eine große Menge von Gebet nach St. Petersburg richten will. Another thing I know, eine andere Möglichkeit, is that when God wants our hearts more in heaven, wenn Gott will, dass unsere Herzen mehr im Himmel sind, he puts someone there that's very dear to us. Dann bringt er jemanden dorthin, der uns sehr nahe steht. I lost my best friend in Bible college. In meinem besten Freund von der Bibelschule habe ich verloren. A brain tumor at 40 years old. Und ist mit 40 an einem Hirntumor gestorben. Heaven is not far from me. Für mich ist der Himmel nicht weit. When someone that's very close, wenn jemand, der mir sehr nahe steht, Doru, als Doru zum Beispiel, Karen, oder Karin, Herr Palm, oder der Herr Palm, go, wenn diese gehen, suddenly this life becomes very fading, dann wird dieses Leben sehr, es verliert seinen Glanz, vergänglich. Not so important. Plötzlich nicht mehr so wichtig. When people who are important to us are suddenly there. Wenn Leute, die uns wichtig sind, plötzlich nicht mehr da sind. The testing will come. Diese Tests kommen. But we can be like Abraham. Aber wir können sein wie Abraham. When I was here the third year, als ich das dritte Jahr in Wien war, I had the test of my life. Hatte ich den Test meines Lebens. I almost lost my wife. Habe meine Frau fast verloren. I wept for 9 months every day. Und für 9 Monate habe ich jeden Tag geweint. I did not know that I could weep that hard. Und ich wusste bis dahin nicht, dass man so schwer weinen kann. I did not know that I could weep for 2 hours without stopping. Und ich wusste nicht, dass man für 2 Stunden weinen kann ohne Unterlass. I did not know it was physically possible. Ich wusste nicht, dass man das körperlich durchhält. I remember sitting with Pastor Schaller. Ich erinnere mich, mit Pastor Schaller zu sitzen. I said, Pastor Schaller, what did I do? Und ich habe ihn gefragt, was habe ich angestellt? All I wanted to do was serve God. Alles, was ich tun wollte, ist Gott dienen. I went by faith to Bible College. Bin im Glauben in die Bibelschule gegangen. I went by faith to Austria. Bin im Glauben nach Österreich gegangen. I've given up everything I know what to give up. Ich habe alles aufgegeben, was ich kannte, aufzugeben. Our little church just started. Unsere kleine Gemeinde hat gerade erst begonnen. And now I'm in the crisis of my life. Und jetzt habe ich die Krise meines Lebens. And he just looked at the ground. Und Pastor Schall hat nur auf den Boden geschaut. And he looked up and said, und hat gesagt, I have no words. Mir fehlen die Worte. I do not know what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Because testing, weil der Test always defies die Prüfung. Logic. Die Prüfung widerspricht immer der Logik. But this church, aber diese Gemeinde, wie sie heute ist, ist ein Resultat von dieser Prüfung. Denn durch jede Prüfung hat Gott einen Plan. Und sein Plan inkludiert immer Menschen. Die Errettung von Menschen. Die Kreuzigung Christi war die Rettung der Welt. Und jeder Test, den wir durchmachen, die unserer Logik widerspricht, selbst der Logik unseres Bibelwissens, is ordained by God. Auch das ist von Gott vorgesehen. To bring about something beautiful. Um etwas Schönes hervorzubringen. Back to the story in Genesis 22. Zurück zu unserer Geschichte im 1. Buch Mose 22. Weißt du, dass Abraham is the only person in the Bible, ist die einzige Person in der Bibel, outside of Luke 15 with the prodigal son's father, außerhalb jetzt Lukas 15 der Vater des verlorenen Sohns, to a degree, zu einem gewissen Abraham Ausmaß. Abraham is the only type of God the Father in the Bible. Ist Abraham der einzige Archetyp für Gott den Vater? Here he is offering his son. Da ist er, der seinen Sohn opfert. This picture that we have here. Und dieses Bild, das wir hier haben. I wonder how many non-Christians, Muslims, Buddhists got saved through this story. Ich weiß nicht, wie viele Moslems, Buddhisten oder sonstige, die diese Geschichte gelesen haben, gerettet wurden. For example, in verse 7. Vers 7. And Isaac spoke to Abraham his father and said, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, my father. Mein Vater. And he said, und er sprach, here I am, my son. Hier bin ich, mein Sohn. And he said, und er sagte, behold the fire and the wood. Siehe das Feuer und das Holz. But where is the lamb? Aber wo ist das Schaf? Such a picture of religion. Das ist so ein Bild von Religion. There's the fire. Da ist das Feuer. The zeal. Der Eifer. And there's the wood, da ist das Holz. The works, die Arbeit. But where's the lamb? Aber wo ist das Lamm? Religion means nothing without the lamb. Die Religion bedeutet nichts ohne ein Lamm. God provided the lamb. Gott hat das Lamm vorbereitet. Verse 8, Vers 8. And Abraham said, da sagte Abraham, God will provide for himself the lamb. Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. What? An unbelievable picture of Christ to come. Was für ein unglaubliches Bild von Christus, der kommen wird. Probably Abraham had no idea. Wahrscheinlich hatte Abraham keine Vorstellung of the typology that was coming through his mouth. Von dieser Typologie und Weissagung, die durch seinen Mund kam. God will provide the lamb. Gott wird sich das Schaf schon vorsehen. And he provided the lamb in Jesus Christ. Und er hat uns das Lamm in Jesus Christus gegeben. As Abraham looks back, wenn Abraham zurückblickt, I'm sure that all he can say, ist alles, was er sagen kann, is Romans 11:33, ist Römer 11:31. Oh, the depths, die Tiefe of the riches, der Reich des Reichtums, both of the wisdom and knowledge of God, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. His ways are fast, are past finding out, seine Wege sind jenseits des Verständnisses and unsearchable. Und unergründlich. Unsearchable. Unergründlich. And this is what we've got to step into. Und darin müssen wir hineintreten. Because every single one here will be tested. Denn jeder einzelne von uns wird eine Prüfung erleben. There are a few people in the room tonight. Es gibt ein paar heute Abend hier. But maybe they didn't come. Oder vielleicht sind sie nicht hier. But you're in the test of your life. Aber du bist mitten in der Prüfung deines Lebens. I told someone on the phone this week, ich hatte jemand am Telefon diese Woche. This is the test of your life. Das ist eine Prüfung deines Lebens. It will not get any more severe than this. Es wird nicht schwieriger werden als das. This is probably your biggest test. Das ist wahrscheinlich deine größte Prüfung. As they were weeping and weeping and weeping and weeping on the phone. Und die Person weinte und weinte am Telefon. It's coming. Es kommt. But you know what? Aber weißt du was? Our confidence is, unsere Zuversicht ist, we know the mind of God. Wir wissen oder kennen den Sinn Gottes. I want to be a person that God uses. Ich will eine Person sein, die Gott benutzt. I want to be an instrument in the hand of a merciful God. Ich will ein Instrument sein in den Händen eines barmherzigen Gottes. And God will orchestrate circumstances. Und Gott wird die Umstände so orchestrieren, where he can use my life, wo er mein Leben benutzen kann, as an example to many, als ein Beispiel für viele von seiner Treue. Also wenn wir diese Woche für die Leute in St. Petersburg beten, Gott hat einen Plan. Ob es nun in einer Woche offenbar wird, einem Jahr oder 20 Jahren oder vielleicht sogar in der Ewigkeit. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Dass Gott ein Gott der Liebe ist. And when he tests us, und wenn er uns prüft, it's because he loves us. Ist, weil er uns liebt. And I already have a great advantage in the test, und innerhalb der Prüfung habe ich schon einen großen because Vorteil. I know his character. Weil ich seinen Charakter kenne. And when my day comes, und wenn mein Tag kommt, and I'm in the test, und ich in diesem Test bin, and you call me up, und du rufst mich an, and you say, this has happened, und sagst mir, das und das ist and passiert, I say, oh my God, und ich sage, Gott, hab Barmherzigkeit. I have no words. Mir fehlen die Worte. God is there. Ist Gott da? God is in control. Und er ist in Kontrolle. No sparrow falls to the ground unless God knows about it. Kein Vogel fällt vom Himmel, und Gott weiß nicht davon. But I want us to be built up tonight. Aber ich will, dass wir alle aufgebaut sind in diesem. In this. Darin. If God has to go to this degree, wenn Gott zu diesem Ausmaß gehen muss, to save people, um Leute zur Erkenntnis Christi zu bringen, how severe, wie schwierig, and how real, und wie wahrhaftig, is the fact that people are perishing. Ist die Tatsache, dass Leute auch untergehen. I don't know if God put me in the hospital just to witness to that Indian man. Ich weiß nicht, ob Gott mich ins Spital gebracht hat, nur dass ich diesem Inder ein Zeugnis ablege. Pastor Mark was there. Pastor Mark war da. We witnessed to him together. Wir haben gemeinsam geredet he mit came ihm. In just as I was talking to him. Er kam herein, gerade als ich mit ihm sprach. This man had all kinds of arguments. Und dieser Mensch hatte viele Argumente. Pastor Mark said, you know, my grandfather was a missionary in India for 40 years. Weißt du, mein Großvater, sagte Pastor Mark, war für 4 Jahre Missionar in Indien. 40 Jahre. 40 years. 40 Jahre. And I thought, if this is not the wisdom of God, wenn das nicht die Weisheit Gottes ist. And he just blew him away with stories from his granddad. Und er hat ihn nur mit also Geschichten seines Großvaters weg erstaunt. And I thought, gosh, if all this happened just so that I could lay next to this guy for a number of hours. Wenn das passiert ist, nur dass ich eben neben diesen Menschen für ein paar Stunden liegen kann. It's worth, I mean, if he gets saved, it's like a grain of sand on a beach. Wenn er bekehrt wird, dann ist das nur ein Stück Sand, nichts. Nothing. His salvation. Seine Bekehrung. So, I don't want to leave this on a sad note. Ich will diese Predigt nicht mit einer traurigen too serious, oder irgendwie einer schwermütigen Stimmung but on belassen, a very hopeful note. Aber tatsächlich mit einer hoffnungsvollen Note. Number one, first that the world is lost. Erstens, die Welt ist verloren, so and wie sie God ist. Wants to save people. Und Gott will Leute retten. And sometimes God has to use severe measures. Und manchmal muss Gott eben schwerwiegende Maßnahmen ergreifen. Because of the seriousness of life. Wegen der Schwerwiegigkeit des Lebens. So we can pray. Können wir beten. Tonight we're going to take an offering at the door. Heute werden wir eine Spende entgegennehmen an der Tür. That we can send. Die wir nach St. Petersburg schicken können. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We want to pray tonight. Wir wollen beten heute again Abend. Again for missionaries around the world. Für Missionare um die ganze Welt, who are facing crisis, die einer Krise ins Auge schauen. Christians who are facing crisis. Christen, die einer Krise ins Auge people schauen. Right in our church, und Leute in unserer Gemeinde, who are facing something beyond their capacity, die in einer Sache drinstecken, die jenseits ihrer Fähigkeiten ist. No logic. Keine Logik. Father, we pray, Wir beten, Vater, by your grace, durch deine Gnade, we could move to the rock that's higher than us. Dass wir uns auf diesen Felsen bewegen können, der größer ist als wir. And maybe tonight, und vielleicht heute Abend, there's somebody here, ist jemand hier, who doesn't know God. Der Gott nicht kennt. If you died tonight, wenn du heute Abend sterben würdest, you don't know where you would go. Und du bist dir nicht sicher, wohin du kommst, pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. I want to know you. Ich will dich kennen. Please. Bitte. If it took so much to save me. Wenn es dich so viel gekostet hat, mich zu retten. That you had to sacrifice your son. Dass dein Sohn ans Kreuz steigen musste. I want to receive it tonight. Dann will ich es heute empfangen. Please. Bitte. Be my savior. Sei mein Retter heute. Forgive me my sin. Und vergib meine Sünde. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. Fill me with your spirit. Fülle mich mit deinem Geist. I want to be your child tonight. Ich will dein Kind sein heute. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Okay. Georgie.